Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0130 2911. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0130 2911. Ja, Freunde, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute einen kleinen Spaß vor. Das Thema heißt Wahrheit oder Lüge. Ich möchte von euch ganz krasse, ganz ungewöhnliche Geschichten hören. Ihr könnt euch bei mir melden mit, wie immer, mit wahren Geschichten. Und das ist der Clou, ihr könnt euch auch bei mir melden mit ausgedachten Geschichten. Während der ganzen Sendung weiß ich nicht, ob es wahr ist, ob es nicht wahr ist. Am Ende der Sendung werden wir die ganze Geschichte auflösen, die ganzen Geschichten auflösen. Meine Mitarbeiter im Hintergrund werden mir dann sagen, was wahr war, was nicht wahr war. Ich bin gespannt auf eure Stories. Wahr, nicht wahr? Es gibt ja auch so Geschichten, die so mitten auf der Kippe sind, wo man nicht weiß, es könnte vielleicht sein, es könnte nicht sein. Also, wenn ihr Lust habt, mir eure Stories zu erzählen, 0130 29 11 oder ihr könnt auch faxen unter 0130 11 51 22. 0130 11 51 22. Und jetzt muss ich in die Regie fragen. Johannes ist jetzt dran, der ist 23. Ja, hallo. Johannes, ja, deine Geschichte. Ja, hallo Domian. Ja. Ich wollte vorhin die Geschichte erzählen. Und zwar, wir haben was Besonderes gemacht hier bei uns in der WG. Ja. In Bielefeld. Und zwar sitzen wir abends schon mal so zusammen in der Küche, trinken Tee und wir wussten nicht, was wir machen sollen. Ne? Mhm. Und dann ist uns halt so mal auf die spontane Idee gekommen, wir könnten hier mal unser Telefon kochen. Euer Telefon kochen. Ja, genau. Die Idee liegt eigentlich auch nahe, wenn man Langeweile hat. Ja, wir hatten, wir haben schon mal so Gesprächsabende, also wir sitzen zusammen und unterhalten uns über verschiedene Themen. Ja. Und wir hatten halt an dem Abend die Integrierung handelsüblicher technischer Geräte in die deutsche Küche. Ja. Und somit entstand die Idee, das Telefon zu kochen. Genau. Ja. Wurde dieses dann auch getan? Das haben wir auch getan, genau. Wie habt ihr es gekocht? Wir wollten es erst braten, aber das erschien uns dann ein bisschen schwierig. Ja, wie habt ihr es gekocht? Wir haben erst Wasser aufgesetzt, wie beim Nudeln kochen. Ja. Also, ganz einfach, ne? Ja. Ihr habt auch so einen großen Topf, wo ein Telefon reinpasst? Ja. Da passt das Telefon so gerade rein. Ja. Wie lange habt ihr es gekocht? Ja, das haben wir dann da ins Wasser gelegt und ungefähr 5 Minuten kochen lassen. 5 Minuten nur? Ja, erst mal 5 Minuten kochen lassen, ja. Dann gewürzt, ne? Und dann ging er noch weiter, ne? Ja. Gewürzt, richtig mit Pfeffer und Salz. Aha. Und was haben wir dann reingetan? Spülmittel. Ja. Ja. Und das hat gestunken dann. Hat sich das Telefon aufgelöst? Aufgelöst nicht ganz. Es war nur ein bisschen angeschmolzen unten drunter. So, nun war die ganze Geschichte dann gekocht und angeschmolzen. Was habt ihr dann? War hinterher gekocht. Wir haben noch einiges dabei getan. Aschenbecher haben wir reingekippt und oben drauf noch ein Ei geknallt, ne, das sah natürlich edel aus, ne. So, und da war eine ganz erhebliche Soße entstanden. Was habt ihr damit gemacht? Ja, das Telefon, das steht jetzt bei uns am Balkon als Kunstwerk. Aha. Es war also eine Art Performance, das Ganze. Ja, genau, ja. Das war aber eigentlich nicht die Grundidee, ne. Funktioniert das Telefon noch? Das Telefon, das geht nicht mehr, ne. Das hatten wir zum Ausschlachten eigentlich nur noch hier. Wir haben noch ein anderes Telefon, sonst könnt ihr jetzt nicht anrufen. Also, dieses wäre, ich würde sagen, mal Stichwort gekochtes Telefon. Ja. Ne? Ich schreibe mir das auf. Und das war die Geschichte. Ja, gekochtes Telefon als Performance. Mhm. Von Johannes. Ja. Performance. Johannes aus Bielefeld. Ja. Ja, ich bin gespannt. Ich meine, kann ja sein. Vielleicht aber auch nicht. Ja. Danke für deinen Anruf. Ja. Bye, bye. Alles klar. Tschüss, Johannes. Sascha ist jetzt dran und der ist 18 Jahre. Sascha? Ja, hallo Domian. Ja, grüß dich. Ich habe eine wunderbare Sache für dich. Haben wir aber einen Klacker in der Leitung. Hörst du das auch? Ja, ein wenig. Wir versuchen mal die Geschichte schnell komprimiert. Jetzt ist er weg. Sascha? Domian? Jetzt haben wir mehrere Leitungen. Hallo? Sascha? Domian, bist du noch da? Ja, irgendwie. Wir müssen, nehmen wir das mal raus. Und den nächsten. Wer ist der nächste? Liebe Regie. Hallo? Bei mir piepst es immer noch. Hallo? Chaos. Die nächste Leitung bitte. Hallo, wen haben wir jetzt? Sascha? Nee. Hallo? Wer ist jetzt dran? Hallo? Ihr Lieben. Wir haben technische Probleme. Wir haben wieder mal technische... Hallo? Ja, mit wem rede ich denn jetzt? Hier ist Irma. Irma? Ja. Ja, Irma, halt mal deinen Telefonhörer still. Das kracht immer so. Irma, wie alt bist du? Moment, ich werde meinen Ton wegstellen. Ja, das wäre sehr schön. Wir haben nämlich einige kleine technische Schwierigkeiten mal wieder hier in unserem neuen Studio. Wir müssen es irgendwie meistern, werden wir schon hinkriegen. Irma, Liebelein. Ich bin 74 Jahre alt. Ja, das ist doch schön. Und das ist eine Kindheitserinnerung, die ich habe. Ich hatte immer Angst vor Leichen. Ja. Und zwar war das meine Großeltern und meine Eltern haben sich mal erzählt, dass eine Bekannte ihren Mann am Sarg noch erschlagen hat. Und da mochte ich nie nach dem Friedhof gehen. Ich hatte immer Angst. Moment, die hat ihren Bekannten am Sarg erschlagen? Ja. Wie lag der im Sarg schon, oder was? Die Frau lag im Sarg. Ja, und? Und der Sarg ist geöffnet worden. Also der ist bis 15 Kilometer transportiert worden. Und soll ich sagen, schon die Auflösung? Nein. Ich habe die Geschichte auch noch nicht richtig verstanden. Wer ist jetzt von wem erschlagen worden am Sarg? Habe ich nicht verstanden. Die Frau, die lag im Sarg, war gestorben. Die war tot, ja? Ja. Und ihr Mann stand am Sarg. Ja. Und der Sarg wurde geöffnet, weil der ja jetzt 15 Kilometer schon transportiert wurde. Ja. Und als der Sarg geöffnet wurde, da ist die Hand von ihr hochgeflogen. Also hat er praktisch einen Bax gekriegt. Und hat die quasi tote Frau den Mann erschlagen? Ja. Das ist die Geschichte. Nicht erschlagen, er hat einen Herzschlag gekriegt, aber durch diesen Schreck. Vor Schreck? Ja. Ja. Also die Geschichte ist, glaube ich, verstanden worden. Du darfst es jetzt nicht auflösen. Ich weiß es ja auch nicht, nur meine Leute im Hintergrund wissen das. Ja. Am Ende Sendung, kurz vor 2 Uhr, lösen wir es auf. Ja. Ich sage jetzt mal Stichwort Hand aus dem Sarg. Ja. Ne? Mhm. Hand aus dem Sarg. Gut, Irma. Ja. Du bleibst am Ball an der Sendung und mal sehen, was da alles noch so kommt. Okay. Ja. Tschüss, Irma. Ich erkläre euch nur mal, was wir heute machen, falls ihr irgendwie jetzt zugeschaltet habt, zufällig. Heute heißt die Sendung Wahrheit oder Lüge. Ihr könnt euch bei mir melden mit wahren Geschichten, mit heftigen wahren Geschichten oder mit ausgedachten Geschichten. Ich weiß während der Sendung nicht, um was es geht. Und am Ende der Sendung, da werden wir es auflösen, da werden meine Kollegen im Hintergrund mir auf den Kopfhörer sagen, die Geschichte war wahr, die war ausgedacht. Wen haben wir als Nächsten? Hallo? Das ist der Dieter. Dieter ist jetzt dran, höre ich. Dieter, hallo? Ja, guten Tag, Domina. Domian. Ein schöner Scherz zu Beginn. Wie alt bist du? Ich bin 50 Jahre alt. Ja. Deine Geschichte? Meine Geschichte ist folgendes. Als junger Polizeibeamter hatte ich unter anderem mit einem Kollegen einen Verkehrsunfall aufzunehmen. Ja. Und der jüngere Beamte hat dabei die Aufgabe meistens jedenfalls zu der Zeit gehabt, die Unfallstelle auszumessen. Mhm. Es gab auch Verletzte. Ein Verletzter ist abtransportiert worden im Krankenwagen ins Krankenhaus. Mhm. Und nach circa 5 Minuten beim Ausmessen in der Nähe der Straßenbärme sehe ich einen Fuß mit einem Schuh. Der Schuh befand sich noch am Fuß. Und dieser Fuß war offensichtlich von dem schon abtransportierten Verletzten. Ja. Dann bin ich im Streifenwagen mit Blaulicht und Martinshorn hinterhergefahren ins Krankenhaus. Und dort ist der Fuß noch wieder angenäht worden. Ja. Und nach einem halben Jahr habe ich diesen Verletzten bei der Gerichtsverhandlung getroffen und da hat er sich ganz herzlich bei mir bedankt. Ja. Das ist die Geschichte. Das liegt sehr lange zurück, diese ganze Geschichte. Ja. Und man war dann offensichtlich auch in der Zeit schon in der Lage, einen Fuß wieder anzunähen. Ja. Und dieser Fuß war auch wieder funktionstüchtig danach? Ja, der ehemalig Verletzte hat sich während der Gerichtsverhandlung, dann ist er ja danach herausgegangen, noch so ein bisschen schwerfällig bewegt. Ja. Man konnte sehen, dass irgendetwas mit seinem Bein nicht in Ordnung war, aber der Fuß war wieder dran und er hat sich bedankt und das ist auch insgesamt berücksichtigt worden für den Unfallgegner bei der Schuldzubemessung und so weiter und so fort. Ja, war das für dich nicht eine ungewöhnliche sehr seltsame Situation, mit diesem Fuß da durch die Welt zu fahren? Natürlich, zumal ich noch nicht lange bei der Polizei gewesen war. Mhm. Ich kam ganz frisch von der Polizeischule. Und da ist sowieso jeder Verkehrsunfall erstmal ein kleines Erlebnis. Klar, ja. Und dann noch ein solches, nicht? Hat der Fuß geblutet auch? Der hat geblutet, ja. Aber nicht pulsierend geblutet, nicht, sondern, also, es war kein Blutfluss da. Ja, ja. Man sah natürlich Blut, der war, auf der Schuh war blutig, aber kein Blutfluss natürlich. Und du hast aber diesen Schuh, diesen Fuß angefasst, ne? Ja. Musstest du ja. Am Schuh. Am Schuh, ja. Ja. Ich habe ihn hinter den Rücksitz gelegt, nicht? Das war noch ein VW Käfer, den wir hatten. Ja. Und bin dann mit Blaulicht und Martinshorn ins Krankenhaus. Also das war die Geschichte von Dieter und Stichwort abgerissener Fuß. Ja. Auflösung kurz vor 2 Uhr. Vielen Dank, Dieter. Tschüss. Ja, ich danke auch. Ciao, tschüss. Tschüss, Domian. Micha ist dran, 24. Michael? Ja, hallo. 24 bist du. Ja, das ist richtig. Also ich habe eine kleine Geschichte. Ja, bitte. Ja, und zwar ist die Geschichte so, dass ein paar Bekannte von uns in Amerika waren. Aha. Die Bekannte sind aus dem Osten von Deutschland, muss ich dazu sagen, vielleicht so. Und wollten sich halt da das mal alles angucken und hatten sich einen Caravan geliehen. Mhm. Mit diesem Caravan sind sie halt durch die Dörfer und Städte. Ja. Und abends sind sie halt essen gegangen. Und als sie vom Essen wiederkamen, war da aufgebrochen. Ja. So, und die natürlich mit dem Panik da rein, haben geguckt, was denn alles weg ist und so. Aha. Und haben sich schon gefreut, weil nichts weg war. Und dann mussten sie halt nur die Tür wieder reparieren. Und als sie dann den Urlaub zu Ende gebracht hatten und wieder in Deutschland waren, haben sie ihre Fotos entwickelt. Und bei dem Entwickeln der Fotos haben sie nur noch nackte Ärsche gesehen, wo die Zahnbürsten reingesteckt waren, mit denen sie sich natürlich noch kräftig bis zum Ende des Urlaubs die Zähne geputzt haben. Das ist die kleine Geschichte. Die ich jetzt eigentlich so gar nicht richtig kapiert habe. Der Caravan war aufgebrochen. Ja, richtig. Es war nichts verloren gegangen, nichts gestohlen. Genau. Aber die Kamera hatten sie halt drin auch liegen gehabt, ne? Ja. Mit die jetzt eingebrochen waren im Wagen. Ja. Haben nichts klauen wollen, sondern wollten sich wirklich nur den Scherz machen, ohne das selber sehen zu wollen, halt Fotos zu machen und denjenigen das so auszuwischen, dass wenn die Fotos entwickeln, dass sie halt Bilder haben, wo man eindeutig sehen kann, dass ihre Zahnbürsten, die auch in den Caravan lagen, halt in den Hintern gesteckt waren. Aber es ist aber schon eine sehr kuriose Geschichte, ne? So ja, ja. Also irgendjemand hat sich da dieses ausgedacht, er hat den, wenn ich es richtig verstehe, diesen Film quasi da reingeschmuggelt. Nee, Kamera. Nee, die Kamera, die da mit dem Film drinne lag praktisch, haben sie von sich ein, so die Kamera, den die gehörte, so genommen, wie sie mit Film drinne eingelegt praktisch lag. Ja. Und einfach die Fotos geknipst, so viele wie halt noch drauf waren, ne? Mit fremden Ärschen? Mit ihren Ärschen, die halt eingebrochen waren. Ach so, jetzt kapiere ich das erst. Ja. So. Was war denn mit den Zahnbürsten denn überhaupt in dem Caravan? Ja, das war halt ein Caravan, wo sie lebten. Ne? Ja. Und deshalb war auch die Kamera da, ihre ganze Kleidung war da. Könnte man denn die Zahnbürsten, sahen die ganz normal aus? Ja, das waren ganz normal. Also ich schätze mal, die waren wohl nicht braun. Also mir ist das halt selber nicht passiert. Ja. Aber die waren wohl ganz in Ordnung so. Ne? Und die haben sich halt bis zum Ende des Urlaubs noch die Zähne gefunden. Also die haben diese Fotos gemacht mit den Originalzahnbürsten dieser armen Menschen. Genau. Und diese Zahnbürsten steckten in den verschiedenen Po's. Genau. Und zwar mit der Bürste in der richtigen... Ja, genau, in der Position. Danach hat man diese Bürsten fein wieder gesäubert und in den Zahnbecher reingesteckt. Genau. Und irgendwann hat man diese Fotos dann entwickelt und bekam das große Grauen. Genau. Anstatt, dann wollten die lieber, also dass ihnen auch wirklich alles geklaut worden würde, aber das war ihnen halt das Heftigste, was ihnen passieren konnte. Was Diebe sich ja so alles ausdenken. Ja, also ich sag mal, aber im Grunde nicht schlechter Humor. Vielleicht waren das ja sogar Leute, die wiederum deine Bekannten auch kannten. Ja, weiß ich nicht. Weiß also, man nicht. Das weiß ich nicht, genau. Ja. Auf jeden Fall ein Dieb mit Fantasie. Ja, ein so sehr guter Humor. Und so schön ist das ja auch nicht, eine Zahnbürste sich in den Po zu stecken. Nein, natürlich nicht. Aber ich sag mal, jetzt der Humor der Menschen, die sowas tun, ja, den finde ich schon irgendwo genial. Finde ich auch. Also eine Geschichte, von der man jetzt wirklich nicht weiß, ist die war sehr nicht. Schräg ausgedacht. Oder lasst euch überraschen. Oder gibt es wirklich so ausgeknallte Leute? Michael, das war die Geschichte von Michael, Stichwort Caravan, USA, Zahnbürste. Ja, genau. Und okay. Schöne Grüße noch nach euch. Okay, danke. Okay. Tschüss, Michael. Tschüss. Anne, grüß dich herzlich. Die ist 43. Ja, guten Abend. Guten Abend. Ja, ich höre dich am Telefon. Du sollst mich auch am Telefon hören. Ah ja. Ja. Ja, also meine Geschichte hat ja so einiges, beides Sex und Keim zu bieten. muss ich jetzt wirklich sagen. Was hat sie? Keinen Sex zu bieten? Crime und Sex. Crime also, und Sex. Ja, ja. Ja, was wollen wir hier? Also, das ist genau das, worauf ich stehe. Also. Es hört sich sicher schrullig an, gerade weil in deiner Sendung sexuelle Themen ziemlich locker gehandhabt werden. Ja, wir sind hier ganz locker. Erzähl. Bin ich ja eine, die gerade in der andere Richtung was gemacht hat. Mit meiner Freundin zusammen. Ich rufe Sachsen-Anhalt an. Ja. Und in unserer Nachbarkreisstadt hat sie so ein kleines Bordell gegründet. Mhm. Es waren so drei Mädels, die haben das betrieben und wir wussten erst am Anfang nicht, ob das nur, was dahinter steckt, so organisiert oder ob die das aus eigenem Interesse gemacht hatten. Mhm. Es ging nur so weit, es wurde auch im Fernsehen, auch in RTL drüber berichtet, dass die Nachbarn sich gestört fühlten, dass die Freier auch Kinder ansprachen. Mhm. Und also mich widert das schon an, weil wir das aus der ehemaligen DDR nicht kennen. Ich muss wirklich sagen, wenn ich diese lasziven Posen und Fotos in den Anzeigen sehe, da kommt es mir schon echt hoch. Mhm. Wirklich von den Telefonnummern, also das wo ich dann erfuhr, wo die das wirklich auch in Fernsehen zeichnen, da erst war das so ein bisschen Gespinne und dann sagte ich zu meiner Freundin, die ist auch 43, ich muss dazu sagen, wir machen das nicht aus lieber Langeweile, irgendwie aus einer Verbitterung raus. Meine Freundin, die hat in Freiberg studiert, Diplom-Ingenieurökonom, einer der ältesten Bergakademien, arbeitslos. Glaube ich, alles ganz ehrenwert, aber erzähl mal weiter. Naja, jedenfalls dachten wir, jetzt Fakt, lieber würde ich als Putzfrau gehen oder weiß ich wie, als mich als Nutte zu verkaufen. Ja. Dann unternehmen wir was und klinken uns da ein. Und das ging so weit, dass mein Sohn dieses, oh, jetzt muss ich schwindeln, Schwefeldioxid, das so fürchterlich wie faule Eier stinkt, gesorgt hat. Und wir sind da auch hingefahren, haben in die Nummern der Autos notiert, die wir gehalten haben, mit Videokamera aufgenommen und haben auch die Mädels mal angesprochen. Ja. Und haben gesagt, warum sie das machen, bildschöne Mädels. Und im Fernsehen haben sie sich da posiert, als ob es die normalste Sache der Welt wäre. Ja. Sowas. Aber um klarzustellen, Anne, du und ihr solltet und wolltet da ja nicht arbeiten. Na, um Gottes Willen. Nein, natürlich. Wir wollten das unterbinden, dass die sich da wegscheren. Euch hat das nur moralisch entrüstet, ein Bordell in eurer Gegend aufgemacht wird. Wir wollten bezwecken, dass die da weggehen. Ja, so. Werbezug oder sowas gibt's bei uns ja nicht. Genau. Die sollten sich da wegscheren. Dann seid ihr da hingefahren, habt da Fotos gemacht, habt die Mädchen beredet, habt da stinkende... Ja, die Freier blieben langsam weg, das merkten die dann auch, weil sich das dann rumsprach über die Medien. Ihr habt das richtig sabotiert. Ja, mit dem Effekt, dass sie nur in der Stadt umgezogen sind, aber in der Gegend, wo nicht so Wohngegend ist. Ja. So Sperrgebiet oder so, was sind ja bei uns noch nicht so ausgewiesen, überhaupt in kleineren Städten oder so. Aber ich finde das echt viel. Nicht also, gegen Sex, also absolut nicht. Aber das musste gemacht werden. Halt, die Geschichte ist jetzt so, dass ihr letztendlich dieses Bordell von dem Ort vertrieben habt, wo es anfänglich war. Ja. Da seid ihr aber ganz strenge Sittenwächterin, ne, Anne? Also ich finde Sex toll. Sex ist die schönste Sache der Welt, aber intim, persönlich und darf nichts mit Geld haben. Ja. Ich würde meinem Mann, also wir sind beide glücklich verheiratet, meine Freundin und ich würde meinem Mann eher verzeihen, dass er echt mit einer anderen Frau sagt, Schluss, nach 15, 17 Jahren, ich heirate die und deswegen, das würde ich ihm eher verzeihen, als wenn er in den Puff gehen würde. Ja, also im Rahmen der heutigen Sendung diskutieren wir jetzt nicht mal pro und contra Prostitution. Nee, das nicht, aber so eine schräge Geschichte, genau, das haut sich schon so. Es geht jetzt nur um die Geschichte. Ihr, also Anne, ich sage das erstmal Stichwort, Anne Sachsen-Anhalt Bordell vertrieben. Richtig. Ne? Und dann warten wir mal ab, was hinterher rauskommt. Hm. Okay, Anne, ciao. Tschüss. Tschüss. Michael ist dran, 38. Ja, schönen guten Abend. Ja, deine Geschichte, Michael. Ja, also... Wahrheit oder Lüge? Ja, ich bin 1995 wieder zum Baby erwacht, also... Du bist im Jahre 95 zum Baby erwacht? Ja, also wieder, also... Klingt interessant. Klingt interessant, ja. Erzähl uns mehr. Also ich habe 1995 eine Frau kennengelernt, die inkontinent ist. Ja. Und das hat sie mir auch erzählt und dann haben wir da so ein halber Tag zusammengelebt. Mhm. Und nun haben wir dann mehr oder weniger entdeckt, dass wir... also Babyspiele gemacht haben, aneinander. Aha. Daher geht der Wind. Ja, naja, und dann haben wir das ein bisschen ausgelebt. Ja. Und das war ihr dann wahrscheinlich zu viel. Dann hat sie mich wieder verlassen und naja, seitdem lebe ich eben alleine mit meinem Problem Baby und macht mir eigentlich auch viel Spaß. Es macht dir viel Spaß? Ja. Ich schreibe gerade mal ein Stichwort zu dir auf. 1990 zum Baby erweckt. Ne, so hast du es gerade ausgedrückt. Mhm, du lebst diese Leidenschaft, sage ich jetzt mal, oder diese Veranlagung im Moment ganz alleine aus. Ich lebe ganz alleine jetzt aus der Zeit, ja. Ja, das ist schwierig für dich? Na, nicht schwierig in dem Sinne, weil kickt keiner zu. Ja. Und mir macht das Spaß. Ich habe zwar schon mal so eine Annonce aufgegeben, da gibt es so eine Hefte für Babygums. Mhm. Und da hatte ich mal schon ein Inserat aufgegeben und nur hat sich keiner gefunden dafür. Ja, aber du hättest auch ganz gerne Kontakt zu anderen, um es gemeinschaftlich mit einer anderen Person zu machen. Ich hätte gern Kontakt dazu, ja, genau, ja. Ja. Nun bist du 38 Jahre und erst, sage ich mal, 1990 entdeckt, diese Geschichte. Vorher nie irgendwie in der Richtung was empfunden? Doch, ganz früher. Nun gut, als Baby. Naja, nicht, ja, da war ich schon ein bisschen älter gewesen. Da hatte ich mal schon so die Leidenschaft gehabt, aber das ist dann halt wieder verflogen. Hatte ich auch schon mal ein Mädel gehabt, mit dem war ich 2-3 Jahre zusammen. Da hat sich das wieder endlich gegeben. Ja. Und dann war ich doch mit einer Frau zusammen, mit der war ich dann 4 Jahre zusammen. Aha. Und dann war ich wieder alleine. Naja, und da hatte ich das wieder entdeckt gehabt und lebe seitdem jetzt mit meinem Problem zurzeit alleine. Ja. Also Michael, 38 Jahre, Stichwort seit 1990 wieder zum Baby geworden. Das ist die Geschichte, wahr oder unwahr, kurz vor zwei. Danke für deinen Anruf. Alles klar, tschüss. Tschüss, Michael. Antonio. Hallo Domian. Ja. Hörst du mich gut? Unheimlich gut. Ich höre dich nicht so gut, aber egal. Du bist wie alt? Ich bin 27. 27. Und du hast auch eine Geschichte jetzt für uns. Ja, ich habe eine Geschichte. Ich bin sehr gespannt. Ja. Eine krasse Geschichte. Das ist so. Meine Gedanken, wenn ich Gedanken habe, zum Beispiel jetzt, wie ich eben schon gesagt habe, habe ich so ein Bremssystem im Kopf gehabt fürs Auto. Ein Bremssystem fürs Auto? Ja, elektronisches Bremssystem. Oder elektronisches Vorwarnbremssystem, kann man dazu sagen. Das heißt, wenn jetzt Stau ist und die Wagen vor mir, die bremsen schon, haben die Bremslichter an und bremsen im Nebel zum Beispiel. Ja. Wird ein Laserstrahl oder ein Sensor weitergeschickt zu dem Wagen dahinter, der dann automatisch, wenn keine Reaktion vom Fahrer kommen, abgebremst wird. Das spielt sich natürlich alles ab mit EDV, mit Computer und so. Ne? Das muss ja alles berechnet werden, wie viel Hundertstel Sekunden das braucht oder die Reaktion von dem. Und wenn keine Reaktion kommt, dass er das dann automatisch abbremst. Also das ist das ein technisches Experiment, oder wie? Genau, ein technisches Experiment. Ja. So, das habe ich mir ausgedacht, das vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren. Ach so, das gibt's gar nicht sowas. Das gibt's nicht. Mhm. Ja, ja, noch nicht, es gibt's schon. Mhm. So, die Gedanken habe ich gehabt. Ja. So, und jetzt habe ich im Fernsehen gesehen, dass Piep, ich will ja keine Werbung machen, ne, ein Wagenhersteller dieses System 2015 auf den Markt bringt. Mhm. Das heißt, weil es jetzt noch in der Probephase ist. Das heißt, du warst so kreativ? Mit meinen Gedanken. Mit deinen Gedanken? Und die Gedanken haben sich übertragen auf dementsprechenden Leute, die natürlich die Kohle haben oder das Geld haben. Glaubst du im Ernst, dass sich die Gedanken übertragen haben? Oder können wir nicht ganz profan sagen, da ist zufällig was parallel gelaufen? Oder die Gedanken sind parallel gelaufen. Ja. Aber das ist ja nicht das erste Mal gewesen. Was denn noch? Ich habe wie zum Beispiel, das hat jetzt was mit Lasertechnik zu tun. Nehmen wir mal an, du hast eine Kugel vor dir, ja? Ja. Die besteht aus Magnetismus, ja? Ja. Außen Plus und innen Minus. Eine Kugel? Ja. Ja. Und in der Kugel ist noch eine Kugel. Ja. Und zwar genau die gleichen mit einem Magnet, und zwar aber umgekehrt, dass in der Mitte von den beiden Kugeln Plus und Plus aneinander kommen. Ja. Das heißt, das müsste sich ja eigentlich praktisch ja abstoßen, ne? Das ist jetzt Physik. Ne? Ja, das hat etwas mehr zu tun. Ja. So, und die Gedanken habe ich in einem Film gesehen. Wie ich zuvor, wie heißt das schon, vor 3 Jahren habe ich das gedacht. Und die wurden jetzt in einem Film, hat man dies jetzt als Science-Fiction dargestellt. Als Science-Fiction? Ja. Ja. Also könnte man vielleicht sagen, dass du naturwissenschaftlich im weitesten Sinne des Wortes vielleicht eine telepathische Gabe hast. Ja. Ne? So könnte man sagen. So könnte man das sagen. Ich schreibe es auf. Telepathische Gabe. Telepathische Gabe. In wissenschaftlichen Angelegenheiten. Genau. Und als Stichwort nochmal das Bremssystem. Das Bremssystem oder die schwebende Kugeln. Du solltest vielleicht demnächst, wenn du wieder mal sowas siehst oder dir ausdenkst, dich ganz schnell an eine Firma wenden, dass du da vielleicht auch richtig Kohle mitmachen kannst. Das Problem ist, ich habe sehr viele Gedanken oder Ideen, aber ich kann dieses nicht zu Papier bringen. Das ist das Problem. Nee, du musst dann irgendjemanden haben, der dir beim zu Papier bringen irgendwie behilflich ist, aber dass du das Copyright für die Grundidee hast. Ja. Und irgendwann sahnst du die Millionen ab. Ja, irgendwann. Darf ich noch jemanden grüßen? Nein, heute nicht. Wir verkommen zur Grußsendung. Ich wollte doch nur dein T-Shirt grüßen. Mein T-Shirt, das darfst du. Ja, mach mal auf. Soll ich mich entblößen? Ja, Jägermeister. Ja, wir mal. Kann ich gleich. Ich entblöße mich ganz kurz. Alles klar. Das hat gereicht. Mein Lieber. Aber wenn du einen Aufkleber davon haben willst, einen ganz großen, habe ich zu Hause. Hast du zu Hause? Ja. Das ist auch schön. Ach, wenn du interessiert bist, T-Shirt, Nummer habt ihr ja. Das T-Shirt reicht. Ich danke dir für deinen Anruf, Antonio. Alles klar. Bye, bye. Tschüss. Ciao. Peter ist jetzt dran und der ist auch 27. Richtig, genau. Ja, hallo. Es geht um Folgendes, und zwar, ist eigentlich eine ziemlich schwere Geschichte, und zwar, es geht um eine militärische Geheimbasis. Ja. Und zwar liegt die in den USA. Ich muss dazu als Vorgeschichte vielleicht auch sagen, ich habe daran selber nie geglaubt, weil ich habe das immer für Spinnereien gehalten, wie jeder andere Mensch vielleicht auch. Ja. Aber vielleicht, ich weiß nicht, ob du die Basis vielleicht kennst, sie nennt sich unter einem ganz normalen Namen Area 51. Nein, nie gehört. Und die liegt in den Vereinigten Staaten, in den USA, und zwar liegt die bei Las Vegas, 32 Kilometer nordwestlich von Las Vegas entfernt. Ja. Und ich war vor 2 Jahren dort, und die haben, also damals war diese Luftsperrlinie von dieser Area 51 auf 32 Kilometer ausgelegt worden, damit da keiner seine Beobachtung tätigen konnte, weil es ja eine tierisch geheime Basis sein sollte. Die hat man jetzt vor 8 Wochen war das jetzt auf 115 Kilometer erweitert. Und ich war aber vor 2 Jahren dort. Das heißt, es hat mich unwahrscheinlich viele Mühe gekostet, dort überhaupt hinzufinden, weil das ist also. Aber du warst nicht direkt im Herzen der Basis. Nein, das auf keinen Fall. Im Umfeld. Im Umfeld. Ja. Und zwar, das war auf einer Entfernung von 4 bis 5 Kilometern, so genau kann man es nicht abschätzen. Das durfte man. Richtig. Obwohl der Luftraum. Nein, halt, Moment. Das durfte man natürlich nicht, weil 32 Kilometer Luftsperrlinie, wo Schusswaffengebrauch herrscht, das ist natürlich dann eine ganz heikle Sache. Also wie bist du denn dann so nah daran gekommen? Ganz einfach. Und zwar dort bei Las Vegas, das ist ungefähr, also ich weiß nicht mehr so genau, 16 Kilometer fährt man da auf der, ich weiß nicht mehr, welche Straße es war, aber man kommt auf jeden Fall auf eine, also ich muss dazu sagen, vielleicht, ich bin auch Leser des Magazins 2000 und bin auch darauf auf diese Area 51 gestoßen. Ich wollte es eigentlich nie wahrhaben und dachte mir, fährst du mal hin mit 2 Freunden, bin dorthin gefahren und habe mir natürlich Informationen eingeholt, wie man wohl zu dieser Basis hinkommt. Also du bist ziemlich nah rangekommen. Ich bin ziemlich nah rangekommen, richtig. Ohne dass du behelligt wurdest von irgendwelchen Militärposten. Möglicherweise. Ja. Was hast du dann da gesehen oder was ist dir aufgefallen? Ja, das ist eben das Unglaubliche. Also ich sag mal, also vom absoluten UFO-Skeptiker, ich habe gemeint, also ich stand wie angewurzelt dort fest. Also das ist unglaublich dort. Ja, Moment. Du hast ein UFO dort gesehen? Das ist kein Scheiß, richtig. Es ist wirklich so gewesen. Du hast mit deinen Augen ein UFO in der Wüste stehen sehen? Ja, also Wüste kann man das eigentlich nicht nennen, weil es ist ein riesiges, wirklich also freistehendes Gebäude, was natürlich dann abgezäunt ist. Wir haben mit Ferngläsern geschaut und mussten uns natürlich dann in dieser felsigen Gegend, weil es ja eine sehr bergige Gegend dort ist, wo ich kaum glaube, dass die dort so tätig patrouillieren, und dementsprechend haben wir dort gelegen, uns auf die Lauer gelegt und abgewartet, wo was passiert. Wie viele UFOs habt ihr gesehen? Also ich muss dazu sagen, wir haben also 2 Tage dazu gebraucht, das Ding überhaupt zu finden, weil so einfach ist das nun echt nicht. Ja, wie viele habt ihr gesehen? Das waren 2. 2, wie beschreibt die mal? Das war nicht mehr diese klassische Form, die man es von den Leuten erkennt, eine runde Untertasse mit einer kleinen Kuppel oben drauf und diese grünen Männchen und so weiter. Das ist absolut gar nicht der Fall. Es sind diese, das waren so dreieckförmige Silhouetten, die man hat nachts aufsteigen sehen. Und zwar waren die mit Positionslichtern gekennzeichnet, mit weißen Lichtern, nicht dieser farblichen, wunderschönen, blinkenden Lichtern, wie es Nachrichten dann berichtet wird. Ja. Und die haben wirklich unglaubliche Flugmanöver. Habt ihr Fotos gemacht? Wir haben Fotos gemacht, aber das auf jeden Fall, weil das konnten wir uns ja nicht entgehen, dass wir mal auf einen Film davon. Hast du diese Fotos an die Presse gegeben? Die habe ich an das Magazin 2000 geschickt. Und die haben die veröffentlicht? Die haben sie auch veröffentlicht. Ja. Da gibt es auch ein Video von. Und du gehst davon aus, dass das UFOs waren? Da muss man von ausgehen, zwangsläufig, weil diese Flugmanöver, das kann kein normales Fluggerät, was wir... Könnten das nicht ganz hochmoderne, entwickelte, experimentelle Flugzeuge gewesen sein? Das glaube ich nicht, weil, aus folgendem Grund, weil du hörst wirklich kein Antriebsgeräusch. Ja, ein ganz neues System. Die Amis haben was ganz Neues erfunden. Also, denke ich mal. Peter, das denkst du nicht. Du denkst, dass das Außerirdische waren? Ja, also... Was in den Berichten dementsprechend, sag ich mal, also ich bin ja selber eigentlich Skeptiker, nur als ich das gesehen habe. Hat sich umgehauen. Hat mich umgehauen. Mhm. Noch eine Frage dazu, wie kannst du dir erklären, dass ihr trotz extremer Abschirmung doch so nah daran kommen konntet, dass ihr sogar einen Film anfertigen konntet? Ja, ganz einfach, weil also wir haben uns vorher durchgefragt, wie kommen wir wohl da am besten hin, unbehelligt. Und es gibt natürlich dort einige Freaks, die das wirklich drauf haben. Ja. Und mit denen sind wir natürlich dann mitgegangen, die haben uns die grobe Wegrichtung beschrieben, natürlich dann auf eigene Gefahr hin. Ja, und dein ganzes Weltbild hat sich durch diesen Aufenthalt verändert. Ja, richtig. Militärbasis in den USA. Area 51. Area 51. Genau. Stichwort UFOs. Ja. Die Geschichte von Peter. Genau. War oder unwahr kurz vor zwei. Danke, Peter, für deine Anrufe. Tschüss. Ja. 1.31 Uhr. Kurze Pause machen wir. Und jetzt machen wir weiter. Hier ist 1 Live Domian, das Talkradio vom WDR. Zu hören im Radio, 1 Live und zu sehen im WDR Fernsehen. Und heute haben wir eine Spaßsendung, denn unser Thema heißt Wahrheit oder Lüge. Ihr erzählt mir Geschichten, ausgefallene Geschichten, schräge Geschichten, verrückte Geschichten, wo man nicht weiß, sind die wahr, sind die nicht wahr. Ihr könnt euch also melden mit wahren Geschichten, die in dieser Weise irgendwie markant sind oder mit ausgedachten Geschichten. Ich weiß nicht, was los ist. Am Ende der Sendung werden wir alles auflösen. Meine Kollegen im Hintergrund werden mir dann Bescheid geben, was denn nun stimmte, was nicht stimmte. Ich bin sehr gespannt schon. Es geht jetzt weiter mit Jens und er ist 24 Jahre alt. Ja, hallo Jürgen. Ja, Jens. Also, meine Geschichte. Ja. Diese kleine Geschichte. Ich war kürzlich bei einer Frau. Das ist schon mal ganz schön. Gut an, ne? Super spannend schon. Ja gut, das Erste, was mir passiert ist, dass mir ihr Sohn, sie hat zwei Söhne, ja, ist mir die ganze Zeit um die Füße gesprungen. Das war auch sehr lustig. Wie alt war denn der Sohn? Der ist 12. 12. Schon, ja. Was heißt um die Füße gesprungen? Ja, um die Füße, einfach nur so gesagt. Okay. So halt. Mhm, ja. Es war eigentlich ganz lustig. Und die Frau ist auch verheiratet. Aha. Also, wie gesagt, zwei Kinder. Aha. Der Mann war auf Nachtschicht. Mhm. Also nicht da, und wir haben uns auch da verabredet mit einem ganz klaren Ziel, ja. Also, dass wir halt in der Kiste landen. Ja, wie alt war denn die Dame? Die ist schon, also die ist wesentlich älter als ich, die ist an 35. 35, ja. Und wir sind dann auch, ich habe mich geweigert, ins Bett zu gehen mit ihr, also in dieses normale Bett, in dieses Ehebett. Ja. Daraufhin sind wir auf der Couch gelandet. Mhm. Weil, weißt du, das hat einfach ein komisches Flair, ja. Dann kann ich gut verstehen, ja. Und, naja, irgendwann, ich habe meine letzte S-Bahn verpasst. Ja, also es ist dann aber passiert. Es ist natürlich Couch. Ist passiert. Der Geschlechtsakt wurde vollzogen. Der Geschlechtsakt wurde vollzogen. Ja, auf der Couch. Auf der Couch. Ihr habt schön aufgepasst, damit man hinterher nichts sieht. Bitte? Ihr habt schön aufgepasst, dass man hinterher auf der Couch nichts sieht. Nee, das war auch schon richtig schön hergerichtet alles. Und ja, das war jetzt ein Scherz um die Ecke, aber egal. Okay, du hast dann deine Bahn verpasst. Ich habe meine letzte Bahn verpasst, ja. Und die Nachtschicht ist ja irgendwann mal vorbei. Mhm. Und dann kommt natürlich der Mann wieder nach Hause. Da darf ich gar nicht dran denken. Also pass auf. Stell dir vor, der Mann, der kommt dann nachts nach Hause und platzt bei uns auch rein. Und mehr oder weniger, ich meine, ich hab's nicht so ganz mitgekriegt. Oder vielleicht wollte ich es ja auch nicht so ganz mitkriegen. Weil wir du lagst mit der Frau noch auf der Couch. Ja, natürlich. Ja, ist so eine schöne Schlafcouch. Ja. Das musst du dir so vorstellen. Also, es war auch recht schön alles. Und schön und ordentlich. Und naja, ist dann halt auch direkt wieder raus. So nach dem Motto, Entschuldigung. Naja. Und ich bin morgens um 5 Uhr dann halt aufgewacht. Und gehe raus. Und bei denen läuft es halt dann so. Wenn der Mann Nachtschicht hat, deckt er den Frühstückstisch. Und er hat ein Gedeck für mich mit aufgelegt. Kannst du dir das vorstellen? Nein, kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich werde jetzt nichts Wertendes sagen. Nee. Also er hat dann den Tisch für dich mitgedeckt. Ja, ja. Und also dann hast du dann auch mit den Beinen gefrühstückt? Nein, ich habe mich verpisst. Also, du hast dich verpisst? Ja, ich hab mich verkrümelt. Weil dann fahren wieder die S-Bahn, ja. Hast du denn mit dem Mann noch kurz geredet? Ich habe später nochmal mit ihm telefoniert. Nee, ich meine, in der Situation, als du dann rauskamst, dann war er doch irgendwie in dem nein, Zimmer. Nein, er hat ja gepennt dann. Er hat ja Nachtschicht gehabt. Ach so, ich dachte, er wäre von der Nachtschicht nach Hause gekommen. Ja, ja. Hat euch gesehen. Moment, da kommt ja irgendwas sowas um 2 Uhr, halb 2, 2 Uhr. Und hat dann ein bisschen gepennt, dann das Frühstück gemacht. Und er hat dann halt, nein, er hat den Frühstückstisch gedeckt. Also er macht es halt, er deckt das Ding erstmal. Ich verstehe. Und ich bin halt, wie gesagt, um 5 Uhr aufgewacht. Ich verstehe, ja, ich verstehe. Und ich wollte eigentlich nur aufs Klo gehen. Und hab halt gesehen. Jetzt hab ich's verstanden. Er hat den Tisch mitgedeckt und ich hab dann mit der Frau noch kurz geredet so und. Was sagte die? Ja, was soll die sagen? War die nicht von den Socken? Nee, ich meine, die wusste das schon, ja. Nee, ich meine, war die nicht von den Socken, dass ihr Mann den Frühstückstisch gedeckt hat? Die haben sich sogar des Nächtens noch unterhalten dann. Aha. Also kommt das vielleicht sogar öfter vor bei denen? Es kommt ab und zu schon mal wohl vor. Die führen so eine Art offene Ehe. Dass die Frau junge Männer vernascht, so wie dich. Junge Männer, ja. Junge, langhaarige Männer, ja. Genau. Die vernascht. Die zum Beispiel Jens heißen. Die zum Beispiel Jens heißen, genau. Also, jetzt ist die Geschichte von dem Jens, Stichwort Schlafcouch, mit einer wesentlich älteren Frau, nämlich 32 Jahre alt, fremdgegangen. Habe ich 32 gesagt? Nee, ja, so in Erden, oder 35. Ich habe überhaupt keine Alter. Doch, du hast gerade irgendwas mit 30 gehört, über 30. Habe ich das gesagt? Ja, hast du gesagt. Oder spinne ich? Ich meine, ja. Ja, wie alt bist du denn? Weißt du es? Ja, sie ist 35. Ja, in der Aufregung sagt man schon mal Dinge, die man hinterher nicht mehr weiß. Okay, das ist die Geschichte, Jens. Ja. Was meinst du, glaube ich es oder glaube ich es nicht? Also ich sehe ja deine Sendung schon sehr lange und ich weiß, wie aufgeschlossen du an für sich bist. Ja. Und von daher glaube ich, dass du es glaubst. Wollen wir mal gucken. Aber du wirst die Wahrheit ja noch erfahren. Ich werde die Wahrheit erfahren. Ich werde jetzt den Fernseher wieder einschalten. Ja, bitte. Ich wäre zu nervös gewesen. Ich bitte darum. Ja, Jens, danke für den Anruf und für die Geschichte. Ja. Tschüss. Ciao, Domian. Ciao. Mario ist dran. Ja, 23. Domian. Ganz kurz, deine Einschätzung zur Geschichte von gerade. Gerade unwahr. Es ist eine schwierige Situation. Also ich würde sagen, ja. Glauben wir es mal. Wir glauben es ihm. Glauben es mal. Ich werde es gleich sagen, was ich glaube. Ja, zu dir. Ja, ich würde als allererstes mal sagen, dass du eine wahnsinnig super Sendung machst und mach weiter so. Danke. Ich habe vor irrsinnig vielen Arbeitskollegen, Freunden und Bekannten gehört, Domian und so, und die habe ich alle überzeugen können, dass du gut bist. Das ist und toll. Ich hoffe, also ein Multiplikator, ein Werbeträger. Ja. Das haben wir sehr gerne. Das mache ich gerne. Okay, jetzt zu meiner Geschichte. Ich bin 23, bin verheiratet seit letzten Mai, also Mai 96. Ja. Und wir haben uns zu unserer Hochzeit ein Wasserbett gewünscht. Ja. Und das Wasserbett brauche ich dir nicht sagen. Das ist natürlich ein bisschen eine teure Angelegenheit. Mhm. Das haben wir auch von der ganzen Verwandtschaft das Geld geholt und so weiter. Das ganze Ding hat 8.000 Mark gekostet. Wie viel? 8.000? 8.000. Wow. Es ist also massiv Kiefer und ich meine, es ist ein bisschen Schnickschnack. Bestes deutsches Wasser ist in dem Bett? Ja, ein bayerisches Wasser. Münchner Wasser. Nein, also es ist wirklich eine angenehme Geschichte. Ja. Queen und naja, jetzt lass mir erzählen. Und das war halt so, wir haben Hochzeitsreise gemacht, nach einer Woche haben wir sich das Wasserbett ausgesucht, mhm. haben das Geld dann auch gehabt, haben das gezahlt, haben es heimgestellt und so nach ein paar Tagen sind wir natürlich auch noch nicht so vertraut gewesen damit, waren recht wild aufeinander und wie es dann mal so heiß hergegangen ist, haben wir dummerweise vergessen, den Autoschlüssel von mir von der, also da sind so zwei so Tischler dran und auf einem Tisch war so also mein Autoschlüssel gelegen und dieser Autoschlüssel ist im, naja, wie es willst, im Akt runtergefallen ja. und hat ein Loch reingerissen. In das Wasserbett. In das Wasserbett. Ich muss dazu sagen, dass das Bett ist eine Matratze. Ja. Die Matratze hat 1000 Liter. Ja. Kann also, denn so ein kleiner Schlüssel ein Loch in einem Wasserbett verursachen? Das kann ich so ja. eine Geschichte noch drüber. Ja, ja. Im Moment haben wir es ja nicht gemerkt. Also in dem Moment. Also es kam keine Fontäne daraus. Es kam keine Fontäne raus, weil aus dem Wasser, also es ist so, ein Wasserbett hat ja keinen Druck. Ja. Nur wenn du dich drauflegst, dann wird es feucht. Aber ich sage ja, in dem Moment, ja. wo wir also so beieinander waren, ja. Wurde es auch feucht. Bitte? Wurde es auch feucht. Es wurde auch feucht, ja, aber nicht vom Wasser zum ja. Bett. Aber ihr habt das nicht gemerkt, dass da irgendwie ein bisschen Wasser sickerte? Ja, ein bisschen ist gut. Wenn wir das gleich gemerkt hätten, dann ja. wäre das vielleicht überhaupt kein Problem gewesen. Ja. So haben wir das nicht gemerkt und das, der Riss, der war ziemlich weit unten. Mhm. Dummerweise waren wir so dumm und haben wir keine Auffangwanne dazu gekauft. Jetzt ist das Ganze, also das ganze Wasser nicht, aber sagen wir mal so, es Dreiviertelte Wasser. Ja, und wenn 1000 Liter drin sind, kannst du das ausrechnen. So 700, 800 Liter ungefähr sind ausgelaufen. Mhm. So wir sind nachdem sind wir dummerweise auch noch auf eine Veranstaltung gegangen. Und wie wir heimgekommen sind, hat der Vermieter, also unser Untermieter, ja. was er gesagt hat, schon die Wohnungstür aufgebrochen gehabt, mhm. weil dem seine ganze Wohnung unter Wasser war. Also, die Geschichte heißt, also Wasserbett. Autoschlüssel auf Wasserbett. Ja. Ne, das ist die Geschichte. Ja, das ist die Geschichte. Ob das wahr ist? Das ist... Lass dich überraschen. Lass dich überraschen. Mario, danke für den Anruf. Bitte. Tschüss. Bitte dann. Ciao. Heidi. Ja, hallo. 53. Ja, richtig. Ich bin gespannt. Meine jetzt. Geschichte ist, erstmal möchte ich dich zu deiner schönen Sendung beglückwünschen. Vielen Dank. Also, ich schaffe es nicht immer, aber immer öfter. So. Meine Geschichte ist, ich bin also ein Langschläfer. Ja. Und der erste Weg geht dann morgens erstmal in die Küche, um mir meine Kaffeemaschine anzustellen. Mhm. Und mit Entsetzen stelle ich fest, das Wasser ist abgestellt. Also ich wusste zwar, dass die Handwerker den Tag kamen und habe aber vergessen, mir Wasser in den Topf oder wie auch immer abzunehmen, um mir Kaffee zu kochen. Ja. Gehe dann ins Badezimmer, wutentbrannt, und stell fest, da ist also Wasser in der Wanne. Aha. Oh, habe ich gedacht, mein Schatz hat ja an mich gedacht und hat mir Wasser in die Wanne gelassen. Ach so, richtig in der Wanne drin? In der Wanne war so ein Drittel war was mit Wasser gefüllt. Ja. Und habe ich gedacht, da wir hier ein eigenes Haus besitzen, hatten wir also unten die Handwerker, mein Mann ist nach unten gegangen, ein Geschäftshaus und hat mir also Wasser in die Wanne gelassen. Ich koche dann auch meinen Kaffee, trinke genüsslich Kaffee und nach einer guten halben Stunde kam mein Mann hoch, hat geguckt, was die Handwerker machten. Ich sag, oh Schatz, hast ja mal mitgedacht. Dankeschön, dass du mir Wasser in die Wanne gelassen hast. Da fing der an zu lachen. Ich sag, warum lachst du denn so? Ach, sagt der Schatz, ich habe heute Morgen Wannenbad genommen. Da hatte ich mir mit seinem Badewasser Kaffee gekocht, habe genüsslich da gesessen und habe mir... Und es hat geschmeckt. Ja, hat sehr gut geschmeckt. Also, der Schmutz vom Schätzchen hat auch was, ne? Ja. Konntest du das nicht sehen? War nicht ein bisschen Schaum noch? Nee, gar nicht. Er hat wohl nur klares Wasser genommen gehabt und hat sich reingesetzt und Ja, und ich habe gemeint, das war... Ein genügsamer Wäscher ist er dann aber, ne? Der macht, ja, er macht das ja Noel. Morgens früh wollte er wohl sich nur erwärmen. Er geht auch schon mal so in die Wanne. Ach so, so und sagt, oh, ich friere so, ich setze mich mal eben in die Wanne. und wärmt sich da etwas auf. Und da ich immer etwas länger schlafe morgens, ich brauche meine 8 bis 10 Stunden Schlaf. Und dann, ich denke, oh, hat er mal mitgedacht, also, wunderbar. Aber das Lachen, das höre ich heute noch, wie er mich da so ein bisschen noch hochgenommen hat. Hat der Kaffee denn vielleicht sogar ein bisschen besser geschmeckt als sonst aus der Kaffeemaschine? Das Wasser aus dem normalen Hahn? Ja, sowieso, da ich mich ja vorher geärgert hatte. ihr solltet das selbst, immer. Dass ich nicht dran gedacht habe, Heidi, die Handwerker kamen. Ihr solltet das immer so machen jetzt demnächst. Also Moment, das war meine kleine Geschichte. Wasser in der Wanne zu Kaffee. Ja. Ne, das ist das Stichwort. Ja. Ich werde gleich sagen, was ich davon halte. Ja. Okay, tschüss. Tschüss. Tschüss, Heidi. Ich glaube, jetzt ist der Sascha von vorhin dran. Stimmt das? Ja, genau, Domian. Da war ein böser Geist in der Leitung. Ich hab's schon gemerkt. Voodoo. Genau. Jetzt bist du da. Ja, genau. Und ich höre jetzt deine Geschichte. Für dich. Ja, ich bin gespannt. Also letztes Jahr im Oktober habe ich eine Woche Urlaub in Berlin gemacht mit einem Freund. Schön. Und da war wunderschön. Dann saßen wir auch im Hardrock-Café, haben uns da schön ein Bierchen getrunken. Mhm. Und da fiel mir schon die ganze Zeit ein paar Tische weiter eine wunderschöne Frau auf. Mhm. Habe ich meinen Kumpel angestoßen und meinte so, guck mal darüber, sag mal, das ist doch bestimmt die Claudia Schiffer. Ich hab mich verrückt erklärt, glaubst du nicht, aber der meint, das kann nicht sein. Im Hardrock-Café? Mhm. Aha. Kannst du gar nicht vorstellen, ne? Nicht so richtig, aber erzähl mal weiter. Nee, auf jeden Fall habe ich sie auch eine Weile beobachtet und irgendwann lächelt sie auch rüber. Und da habe ich mir ein Herz genommen und hab gesagt, jetzt gehe ich da rüber. Ja, wieder zusammen rübergegangen und sie angesprochen, stellt sich auch raus, war Claudia Schiffer. Und haben wir uns ganz nett unterhalten, gefragt, was er so macht. Da hat er erzählt, ein paar Freunde besucht. Ja, und sind wir ins Gespräch gekommen. Aha. Und irgendwann hat man keine Lust mehr auf Hardrock-Café und dann haben wir gefragt, ob sie Lust hat, ins Big Eden zu kommen. Mhm. Ja, und hat zwar wohl Lust zu gehabt. Sind wir ins Big Eden gegangen, haben uns dann noch ein bisschen getrunken, ein bisschen getanzt, noch ein bisschen geredet und im Großen und Ganzen war super toller Abend. Mit wie vielen Leuten wart ihr dann unterwegs? Zu zweit, also ich, ein Freund und halt Claudia. Also zu dritt dann, ne? Ja. Wie war denn das so mit einem solchen Weltstar? Das ist ja nur wirklich ein Weltstar, unterwegs zu sein. Privat ist die total nett. Nee, aber ich meine auch so, euch haben doch wahrscheinlich 100.000 Leute angeguckt. Ach, das ging eigentlich. Claudia Schiffer kennt jeder in Deutschland. Also, waren schon eine Menge Pfiffe, sagen wir mal so, ne? Und alle Jungs waren auf euch neidisch. Ein wenig. Wahrscheinlich. Sah schon so aus. Nun hast du dir ein Herz gefasst und hast Claudia Schiffer angesprochen. Ja, und klar. Warst mit ihr sogar noch eine Weile unterwegs. Ja klar, ich weiß überhaupt nicht, wie ich das geschafft habe, weil normalerweise bin ich schüchtern, aber... Wie siehst du aus? Siehst du so aus wie der Zauberer von ihr? Nee, eigentlich nicht. Wie heißt er noch? Copperfield, ne? Ja. Aber das ist ja wahrscheinlich eh alles Schmuh mit den beiden. Hat's denn gefunkt? Nein. Warum nicht? So eine tolle Frau. Warum denn? Man kann auch so Spaß haben. Ja, klar, aber noch mehr Spaß wäre noch schöner. Nein, also, nein, ihr solltet nicht gleich so einen Abend und wir wollten dann auch dabei belassen. Ich meine, so, war nicht irgendwie so die Ebene da, dass du dich hättest verlieben können? Nein. Also ist sie doch nicht so letztendlich dein Typ? Nein. Sie ist sehr nett, aber mehr nicht. Ja, sie ist süß. Ich finde sie sehr süß. Ich kenne sie leider nicht persönlich, aber wenn ich sie so anschaue, ich beneide dich sehr. Wenn die Geschichte entstimmen sollte, habt ihr denn mindestens Telefonnummern ausgetauscht? Nein. Auch nicht? Warum nicht? Tja, Amerika ist weit, was sie teuer ist. Ja, Amerika ist weit? Lebt sie in Amerika? Ja, sie lebt doch mit David zusammen. Mit wem? Mit David Copperfield. Leben die richtig zusammen? Weiß ich gar nicht. Ja, die leben zusammen, hat sie zumindest gesagt. Die Insider? Das weiß ich nicht. Ja, das hat sie dir gesagt? Ja. Also David war ein Gesprächsthema. Sie ist ja sowieso sehr viel unterwegs. Über was habt ihr sonst hauptsächlich geredet während der Zeit? Ja, über alle möglichen Dinge. Halt, dass sie viel unterwegs ist. Und es ging halt hauptsächlich darum, wie wir sie halt getroffen haben, dass es totaler Zufall war. Mhm. Und wie lange sie denn so bleiben würde in Berlin. Mhm. Und halt all solche Dinge. Ja, warst du aufgeregt? Sehr. Sehr? Doch, sehr. Ja. Man ist ja schon was Besonderes, wenn man da so ein Fester neben sitzen hat. Also, das ist ja eine Geschichte. Claudia Schiffer im Hardrock-Café in Berlin. Ja, klar. Das wäre ja super cool. Also, ich hab's auch nicht glauben können. Musste ich erstmal eine Nacht drüber schlafen. Und am nächsten Morgen war ich zu meinem Freund, sag mal, war das eigentlich wirklich wahr? Hat der Freund sich eigentlich zurückgehalten die ganze Zeit? Ja, der ist noch schüchterner. Der ist noch schüchterner. Das war ein sehr schüchterner, doch. Ja. Sascha. Aber war ein sehr, sehr schöner Abend. Also in 10 Minuten werde ich wissen, ob es stimmt oder nicht. Werden wir alle, wenn die Millionen, die jetzt zuschauen und zuhören, auch wissen, ob es stimmt oder nicht. Du wirst es wenn du, du musst natürlich im Hintergrund die Wahrheit sagen, ne? Bei meinen Leuten im Hintergrund. Hast du wahrscheinlich auch schon. Habe ich schon gesagt, die wissen Bescheid. Mein Lieber, danke für deinen Anruf. Ja, kein Problem. Tschüss. Tschüss. Birgit ist dran, 31. Ja, sag, hallo Jürgen. Sag mir kurz deine Einschätzung zu Claudia Schiffer-Geschichte. Nein. Nein? Das heißt nicht, ich sag's nicht, sondern ich sage, ich glaube es nicht. Du glaubst es nicht? Ich glaube es nicht. Ich bin noch unentschlossen. Ich glaube es nicht, nein. Du hast aber auch was erlebt. Ja. Und zu erzählen. Ja, richtig, ich habe was zu erzählen. Also und ich finde es sehr schön, wenn du mal raten musst. Das finde ich ganz toll. Finde ich gut. Okay, also, das liegt ungefähr 8-9 Jahre zurück. Ich wurde fast von einer Horde Paviane angegriffen. Wo? Wo? Und zwar im Zoo ist das gewesen. Im Zoo? Richtig. Wie konnte das passieren? Ich habe im Zoo gearbeitet. Mhm. Und zwar folgendes. Ich habe also im Zoo gearbeitet. Ich war Pflegerin in meinem Revier. Mhm. Und habe meine Paviane, wie üblich, an einem sehr, sehr schönen Sommertag draußen lassen wollen. Ich habe meinen Lehrling hingeschickt, zum Praktikant, zum Arbeiten und zum Saubermachen morgens früh. Und hab denen gesagt, das ist so schönes Wetter, schmeiß die mal raus, lass die mal draußen, die sollen ruhig schön draußen bleiben, ein bisschen Sonne bekommen. Mhm. Wunderbar. Ja, und wie üblich in meinem Trott und Tran, das war ein sehr, sehr zuverlässiger Lehrling und Praktikant, den ich hatte, bin ich in meinem Tran nachher hin und will das Futter reinbringen, geh hin, mach die Tür auf, geh rein und mit dem Rücken zum Schieber, guck das auch vorher nicht nach, ich habe sehr, sehr zuverlässige Leute gehabt und bück mich, schütt das Futter aus, und höre plötzlich hinter mir ein, wow, richtig, ich kann das jetzt am Telefon nicht so laut machen, sonst fällst du nämlich um. Mhm. Ich kann das richtig. Ja, ja. So, also ein richtiges wow hinter mir. Ich denke, verdammt, das kannst du gar nicht beschreiben. In dem Moment, der Schreck fährt dir nur voll in die Glieder. Ich denke, Mensch, das war nicht draußen, das war näher, das muss hier drin gewesen sein. Mhm. Drehe mich rum und sehe also in diesem Gang, wo die Tiere reinkommen, sehe ich das. Leit hier den Chef vorne an, der guckt mich an und droht mich an und die ganze Bagage schon dahinter. Und ich weiß nicht, ob du schon mal gesehen hast, welche Zähne Paviane haben. Mm-hmm, und wenn der Chef sagt, es geht los, stürzen alle auf dich. Mm-hmm. Und instinktiv in dem Moment habe ich nur eins gemacht, zur Seite geguckt. Nur nicht in die Augen gucken. Mm-hmm. Nicht, dass er noch meint, ich drohe ihn an. Mm-hmm. So, und dann zur Seite und bloß so tun, als wäre überhaupt nichts gewesen. Als wären sie gar nicht da. Als wäre überhaupt nichts. Mm-hmm. Gar nichts. So, und dann langsam auf die Tür zu, ganz gemütlich, ich hatte ja keine Eile, raus, Tür schnell zugeschlagen und dann sind mir die Knie weggesackt. Dann war ich fertig, da war ich am Ende. Ich habe die Wanne drin stehen lassen vom Futter, es war mir scheißegal. Mann. Ich war erstmal fertig, ja. Und das, da bin ich also wirklich knapp einigen Verletzungen entgangen. Das klingt ja mega spannend. Wenn es denn stimmt, bist du da, das hätte tödlich enden können. Eventuell, ja. Wobei ich glaube, damals bei diesem Chef dieser Gruppe nicht. Der war relativ weise in seinen Entscheidungen, die er da getroffen hat. Der Pavian, meinst du? Bitte? Der Pavian. Richtig. Ja, den Chef. Also er ist ja Chef von seiner Horde. Den kanntest du schon ganz gut. Ja, doch. Mhm. Ja. Mhm. Ein beinahe Angriff von Pavian. Wie viele Paviane waren es insgesamt? Lass mich überlegen. Es ist nirgendwo 20, 25 gewesen sein. Oh. Ein Chef, jede Menge Frauen mit Kindern dabei. Und hier in Köln, im Kölner Zoo ist vor einigen Jahren, das ist so eine ganze Weile her schon mal. Die Schimpansen. Ja, der Chef, glaube ich, der Chef vom Kölner Zoo angegriffen worden von einem Schimpansen. Ganz schlimm, ganz schlimm. Ja. Ist erschossen worden. Der, ich kenne die Geschichte, ja. Petermann hieß er, ne? Petermann, ja. Der war früher mal Zirkusschimpansen. Mhm. Ziemlich passiert gewesen, ja. Danke für deinen Anruf. Okay. Ich habe mir schon eine Meinung gebildet. Ja? Ja. Gut. Tschüss, Birgit. Alles klar. Tschüss. Jetzt, Mann, haben wir viele Geschichten heute. Ist ja dolle. Thomas, 28. Ja, hi, grüß dich, Domian. Ich habe ein ganz, ganz großes Problem, du. Ein Problem? Ja, weil ich genauso heiße wie du auch. Ich heiße nämlich auch Domian. Nein. Doch, ich heiße wirklich so, ja. Das darf es nicht geben. Doch, es gibt es. Und das ist mir manchmal auch ganz schön peinlich. Du heißt Thomas Domian? Ja. Die meisten wissen ja wahrscheinlich nicht, dass du Jürgen heißt, ne? Ja. Weil bei dir steht ja immer nur Domian. Und alle denken, du bist es. Bitte was? Und alle denken, ja, natürlich, ey, du bist es. Du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Leute mich anrufen. Da ruft die 15-Jährige an. Ich habe meine Tage, Nicole ruft an. Ich habe meine Tage. Was soll ich machen? Was sagst du dann? Ja, ich kauf dir Binnen, sag ich dann, ne? In welcher Stadt wohnst du? Ich wohne in Reda-Wiedenbrück. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, kenne ich. Das ist, das kenne ich. Also vom Hören kenne ich das. Ja, ist eine Autobahn. Auch wenn du A2 fährst, ne? Domian, er heißt Domian. Ja. Das ist mir aber gar nicht recht. Ja, mir auch nicht. Du, am Anfang fand ich es ja ganz cool, kriegst du irgendwelche wilden Anrufe, ne? Aber ich weiß natürlich, dass es einige Domians in Deutschland gibt, mit denen ich aber auch nicht, ich bin damit nicht verwandt. Es gibt in Berlin noch einen Domian, in Köln gibt es auch noch einen Domian. Und meine liebe Base gibt es auch noch in Köln, die heißt auch Domian, Cousine. Wo kommen deine Vorfahren her? Aus Frankreich. Aus Frankreich. Also aber nur von väterlicher Seite. Ich weiß jetzt nicht genau, wo jetzt der Name Domian herkommt. Habe ich mich noch nicht mit befasst. Du. Der Opa, wo ist der Opa geboren und aufgewachsen? Der Opa, der ist wiederum in Schlesien aufgewachsen. Ah, da kommen wir der Sache schon näher. Ich bin ja auch ein Ostmensch. Ja Mensch, vielleicht sind wir ja halbwegs verwandt. Ja, du vielleicht. Noch gar nicht. Vielleicht. Ich komme, also die Familie kommt aus Preußen, aus Westpreußen. Ja, ich kenne mich da jetzt auch geschichtlich nicht so vielleicht aus. Vielleicht bist du mein Vetter oder sowas. Oder mein Urgroßvetter. Ja, ich weiß es nicht. Die Welt ist manchmal klein, du, ne? Domian. Aber ist, aus Reda-Wiedenbrück vom Thomas Domian hast du noch nie was gehört? Nein, oder noch so? Niemals. Ist dir denn auch mal was Angenehmes widerfahren, ob dieser Namensgleichheit mit mir? Ja, das Angenehmste war mal, da hat mich mal eine Frau angerufen, so auch mein Alter, und hatte auch ein Problem mit ihrem Freund halt. Mhm. Hatte eine ganz süße Stimme, dann habe ich die auch mal eingeladen, zu mir halt hin. Ich meine, meine Adresse steht da eben im Telefonbuch auch. Du nutzt den Namen also schamlos aus. Schamlos, ja. Ich meine, man muss da auch mal dran partizipieren an deinem Erfolg, ne? Wenn ich schon so heiße, muss ich das Beste draus machen. So, dann bevor ich mit Boris Becker heiße, wäre noch besser. Dann hast du diese Frau eingeladen? Ja, die habe ich dann eingeladen, ja. Und dann? Was ist draus geworden? Ja, ich meine, ich habe hier am Telefon nicht gesagt, dass ich nicht der Richtige bin. Ach, ne? Die dachte, ich bin das. Ja, war sie wahrscheinlich erst enttäuscht, aber dann haben wir noch einen ganz netten Abend verbracht. Ich hoffe, dass sie sehr enttäuscht war. Bitte? Ich hoffe, dass sie sehr enttäuscht war. Ich weiß nicht. Ach, will ich mich jetzt nicht so zu äußern. Ich will dir jetzt also, ja nicht den Rang ablaufen vor Millionen von Zuhörern. Also Thomas Domian ist sicher auch ein super ein toller Bursche. Ja. Super nett. Ich meine, das liegt ja irgendwo auch im Blut. Ja, das muss. Also wir Domians sind halt nett. Ich sage ja immer, es kann nur einen geben, aber an sich gibt es vielleicht dann doch zwei oder so. Vielleicht. Ja. Thomas Domian. Die Geschichte ist Domian. Ja. Bis gleich. Also ich werde gleich irgendwas sagen dazu. Alles klar. Tschüss Thomas. Ciao, ne? Mach's gut. So, ihr Lieben, jetzt haben wir, ich sehe 1.57 Uhr, jetzt machen wir die Auflösung. 3 Minuten, das schaffen wir dicke. Jetzt bitte ich immer meine liebe Kollegin Silvia Liebsch aus der Regie, mir immer zu sagen, Lüge oder Wahrheit. Ich fange an mit Johannes. Das war das gekochte Telefon als Performance, das war wahr. Das hat, also ich habe, nee, wir machen es anders. Ich sage immer erst meine Einschätzung und dann sagt die Regie mir, ob es wahr ist oder nicht wahr. Also ich habe hier gedacht, es wäre ein Fake. Offensichtlich ist es wahr. Also eine Kunstaktion, das gekochte Telefon. Irma, 74, Hand aus dem Sarg. Also das war die Geschichte, wo der Mann tot umgefallen ist, weil aus dem Sarg nochmal eine Hand kam. Da sage ich, das stimmt nicht. Das war eine Lüge. War wahr. Ich höre im Hintergrund, es war wahr. Es war wahr. Dann der Dieter mit dem abgerissenen Fuß vor vielen Jahren, als junger Polizist den Fuß ins Krankenhaus gefahren hat. Ich denke, diese Geschichte war wahr. Richtig? Meine Kollegin sagt richtig. Dann war Michael dran. Karawane, USA, Zahnbürste im Po. Also ich weiß nicht. Ich denke, das war eine ausgedachte Geschichte. Ja, wie gesagt, Früchte glauben wir. Aha, also. Der Michael sagt, sie sei wahr, aber alle meine Kollegen im Hintergrund sagen, das ist so eine Geschichte wie mit diesen Spinnen, die man irgendwie so in den Armen hat. Es gibt ja so Geschichten, die immer so rumgehen. Alle Leute erzählen, dass es sei angeblich wahr. Also wir sind da skeptisch. Wir sind skeptisch. Dann die Anne, das war aus Anne war die Geschichte mit Sachsen-Anhalt, die Moralapostelin. Ich glaube, das war wahr. Das war falsch, das gut gespielt, Anne, gut gespielt. Dann Michael, 38, das war der seit 1990 sich wieder als Baby entdeckt hat. Ich glaube, das stimmt. Ja, richtig, stimmt, höre ich. Antonio, 27. Das war der, die Bremssysteme im Kopf erfunden hat und dieses jetzt auch irgendwie realisiert wird von irgendwelchen Firmen. Ich glaube, dass dieses nicht wahr war. Das war wahr. Dann haben wir Peter. Die UFOs auf der USA-Basis. Das stimmt. Erfunden. Dann Jens, der ist mit der Frau fremdgegangen im... oh Scheiße, jetzt sehe ich gerade, wir sind in der Zeit knapp. Mann, das ist jetzt schlecht getimt. Ich werde euch morgen die restlichen Auflösungen sagen. Das tut mir jetzt sehr leid, wir haben schlecht getimt. In der Technik war Hans-Jürgen Wilde. Morgen haben wir ein offenes Talkradio und ich werde morgen die ganze Liste nochmal durchgehen.